Die ausländischen Gäste, wie das Mitglied des Komitees für Auswärtige Beziehungen der Labour-Partei Großbritanniens und seine Begleitung, besuchten am 14. August den Sonnenpalast Kumsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.